Statt dem Sozialismus Auftrieb zu geben, haben die Finanzkrisen also seinen Untergang besiegelt. Es hat sich in ihnen gezeigt, dass der Sozialismus nicht nur faktisch tot ist, sondern tot auch als Idee. Keiner kann sich vorstellen, wie er aussehen und funktionieren soll. Je mehr Menschen eine Abneigung gegen den Kapitalismus zu empfinden begannen, desto schärfer traten Unfähigkeit und Unmöglichkeit hervor, ihn durch ein anderes Produktionsverhältnis zu ersetzen. Während die Banken bislang noch gerettet werden konnten, ist die Linke jetzt schon bankrott. Wer den Sozialismus propagiert, will nicht ihn, sondern erhofft sich vom Reizwort eine skandalierende Wirkung. Meistens bleibt sie aus. Schlag das Kapital international, skandierten wir auf Demos vor 40 Jahren. Das war damals, als es den Ostblock noch gab, eine erpresserische Drohung, die wie eine Kampfansage klang. Jedenfalls bildeten wir uns das ein. Wir waren klein, aber wir hatten einen großen Bruder, den in Moskau. Zwar mochten wir ihn nicht, aber das ist bei Geschwistern die Regel und keine Beeinträchtigung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft gegen familienfremde Feinde. Was uns zusammengeschmiedet hatte, war der Schützengraben. In der Entscheidungsschlacht Kommunismus gegen Kapitalismus, von der wir glaubten, dass sie angebrochen wäre, kämpften wir Seite an Seite und auf der richtigen Seite dazu. So dachten wir eben damals. Das klingt idiotisch, war es aber nicht. Der Ostblock-Kommunismus mochte so unausstehlich gewesen sein, wie er wollte, doch hatte er durch seine bloße Existenz unter den Beweis erbracht, dass Kommunismus kein Luftschloss, sondern möglich ist. Mit vielen Kinderkrankheiten behaftet zwar, aber die Luftfahrt in den ersten Doppeldeckern war für die Reisenden auch kein Vergnügen gewesen. Unvollkommenheit ist anfangs kein Nachteil, wichtig ist nur, dass eine Sache existiert und funktioniert. Wenn sie das mal tut, kann man sie ja auch verbessern. Jetzt, ich spreche von damals, damals schien für beim gealterten Kommunismus die Zeit dafür reif zu sein. Die Zeit für eine Verjüngungskur und eine Generalüberholung. So war das damals, 68. Weltweit war die Revolution auf dem Vormarsch. In Saigon floh die westliche Supermacht Hals über Kopf vor den anrückenden Vietcong. Unsere Allianz hatte gesiegt. Die Sowjetunion hatte die Waffen geliefert, wir die politische und moralische Unterstützung. Heute ist Vietnam ein Billiglohnland für chinesische und andere Konzerne, denen China zu teuer geworden ist. Und der Ostblock ist Geschichte. Heute klinge der Spruch, schlag das Kapital international, einfach so, wie wenn ein Dreijähriger seine frühkindlichen Omnipotenzfantasien in die Welt hinausplärrt. Denn wenn die Sowjetunion der Beweis für die Möglichkeit des Kommunismus gewesen ist, so wurde das heutige Russland der Beweis für seine Unmöglichkeit. Sein Status ist der einer kurzlebigen, zum Scheitern verurteilten Episode. Dagegen wird eingewendet, man müsse das schwierige Umfeld in Rechnung stellen, die katastrophale wirtschaftliche Lage in der Sowjetunion, Boykott und Sabotage durchs kapitalistische Ausland, schließlich Deutschlands Krieg gegen dies Land. Kurz gesagt, der Kommunismus hätte sehr wohl eine Chance gehabt, sich durchzusetzen, wenn die Welt eine andere gewesen wäre, als sie dies tatsächlich gewesen ist. Aber in dieser besseren Welt, in welcher der Kommunismus sich hätte durchsetzen können, bräuchte man ihn vielleicht gar nicht. Man braucht ihn, weil die Welt so schlecht ist, wie sie ist. Und wenn er sich gegen diese Welt, die ihn wünschenswert macht, nicht durchsetzen kann, dann kriegt man ihn eben nicht. Und statt zur materiellen Gewalt und statt zur materiellen Kraft zu werden, indem sie die Massen ergreift, verdünnisiert sich die Idee ins Reich der Transzendentalphilosophie. Das ist keine Wertung, sondern eine unparteiische und nüchterne Bestandsaufnahme. Der Kapitalismus wird weder besser noch sympathischer dadurch, dass er haushoch gewonnen hat, und es gibt nicht den geringsten Grund, ihn zu preisen, zu beschönigen oder zu bejubeln. Aber noch viel weniger gibt es einen vernünftigen Grund, die offensichtliche Existenz einer Tatsache zu bestreiten, bloß weil uns diese Tatsache nicht gefällt. Tatsache ist, dass der Kapitalismus nicht von einem Verein freier Produzenten abgelöst werden wird. Diese Möglichkeit war einmal und ist nicht mehr, sie ist Geschichte. Sie hatte ein Subjekt vorausgesetzt, das Proletariat als revolutionäre Klasse, deren Herrschaft das Kapital in seiner Funktion als universelles Regulativ der gesellschaftlichen Produktion und Verteilung von Gütern werde ersetzen können. Zugrunde lag dieser Erwartung die Idee, dass das Kapital die Klassenherrschaft der Kapitalisten wäre, also die Herrschaft von Menschen über Menschen. Eine von Menschen ausgeübte Herrschaft, nämlich lässt sich abschaffen oder durch die Herrschaft anderer Menschen ersetzen. Aber das ganze Marx'sche Werk handelt von nichts anderem als davon, dass das Kapital eben kein konventionelles, unmittelbares Herrschaftsverhältnis, sondern ein sachlich vermitteltes ist. Der konventionelle Herrscher hatte über sich nur die Götter und ob er denen wirklich gehorchte, war nicht nachprüfbar. Der Kapitalist hingegen hat über sich den Markt und wenn er nicht tut, was dieser Markt verlangt, wenn er sich gegen dessen Gesetze versündigt, merkt man das sofort, nicht erst später im Himmel, der Kapitalist geht bankrott. Am Markt zu bestehen heißt, sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. Bei Strafe des Untergangs zwingt die Konkurrenz den Kapitalisten dazu, die Produktivität der gesellschaftlichen Gesamtarbeit immer weiter voranzutreiben. Das geschieht durch Arbeitsteilung und Spezialisierung. Die gesellschaftliche Gesamtarbeit wird dabei ein ungeheuer vielfältiges Sammelsurium unabhängig voneinander betriebener Einzeltätigkeiten, von denen jede für sich allein genommen nutzlos wäre und die nur zusammen und in bestimmter Kombination und Proportion Sinn ergeben. Mit den Schrauben, die ich herstelle, kann ich verhungern, so schön sie auch sein mögen, wenn keiner sie braucht und mir Kartoffeln dafür gibt. Der Markt ist die Instanz, welche die Aufspaltung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit in spezialisierte Einzeltätigkeiten ermöglicht, weil er diese Einzeltätigkeiten in bestimmter Kombination und Proportion erzwingt. Nur vom Markt und durch ihn leben die Menschen, seit ihnen ihrer Vielzahl wegen der Rückweg versperrt ist, im Notfall wieder autarke Selbstversorgung zu werden. Insofern war von Beginn an die Entwicklung vorgezeichnet, welches das Kapitalverhältnis seither durchlaufen hat. Es ist nicht die Herrschaft von Menschen über Menschen, sondern es herrscht ein Sachzusammenhang über die Menschen, der von ihnen selbst geschaffen worden ist. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer die gesellschaftliche Arbeitsteilung ihrer überlegenen Produktivität wegen installiert, muss sich damit abfinden, nunmehr auf ein System angewiesen zu sein, welches die Arbeitsteilung kontrolliert und regelt. Und dieses System abschütteln zu wollen, ist ein ganz anderes Problem als die Aufgabe, einen Haufen Kapitalisten zu entmachten, zu enteignen oder zu verjagen. Man wäre dann zwar die Kapitalisten los, nicht aber den Kapitalismus. Der Kapitalismus aber ist das Problem, nicht die Kapitalisten sind es. Ihr Reichtum steht auf dem Papier, er ist Verfügungsgewalt über Produktionsmittel. Wird das Papier umgeschrieben und die Verfügungsgewalt den Arbeitern übertragen, so ändert sich an deren materieller Lage überhaupt nichts. Auch wenn sie über die Mehrheit in der Hauptversammlung, im Aufsichtsrat und im Vorstand verfügen, können und werden sie sich nicht die Löhne spendieren, die sie so gerne bekommen würden. Denn täten sie es, wäre der Betrieb bald bankrott. Den Kapitalisten braucht man also gar nicht, um den Status quo zu erhalten. Die wirtschaftliche Vernunft und die Sachzwänge genügen völlig. Ohnehin gibt es ihn doch gar nicht mehr, den guten alten Kapitalisten mit dem Doppelkinn und der dicken Zigarre und dem noch dickeren Bauch, so wenig wie den sehnigen, ausgemergelten Arbeiter mit knochigem Gesicht. Bäuche und andere Spuren ausschweifender Lebensführung sind heute ein Indikator nicht für Wohlstand, sondern für Hartz IV. Das Kapital stellt sich nicht mehr dar als Klassengesellschaft der Besitzenden über die Besitzlosen, der Dicken über die Dünnen, der Vollgefressenen über die Hungerleider, sondern als ein selbstregulatives System, worin die Kapitalisten Randfiguren und entbehrlich geworden sind. Die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, ursprünglich eine Forderung des revolutionären Sozialismus, hat als Aktienvergesellschaftung des Kapitals längst stattgefunden. Und die Entscheidungsgewalt liegt nicht mehr bei den Eigentümern, bei den Kapitalbesitzern, sondern bei ihren Funktionären. Nicht mit Kapitalisten, sondern mit Managern haben wir es zu tun. Mit Leuten, die in der Freizeit nicht schlemmen, sondern Tennis spielen, golfen oder segeln oder irgend sowas machen. Sie sind die Matadore der Wirtschaft. Und je nach Börsenkurs oder Konjunktur erscheinen sie als die Helden oder Halunken. Beim Tanz ums goldene Kalb während der Dotcom-Blase. Ende vergangenen Jahrhunderts führten sie den Reigen an. Das war damals eine Massenbewegung gewesen, von deren Breite und Stärke Sozialisten nur träumen konnten. Und sie war auch recht militant. Die Manager wurden als Zauberkünstler, Volksbeglücker und Heilsbringer gefeiert und verehrt von Kleinanlegern, die sich am Banktresen um jene Telekom-Aktien geprügelt hatten, die nach der Emission auch tatsächlich himmelwärts schossen. Kurz bevor die Blase platzte, sah im März 2000 eine Bildschlagzeile auf der Titelseite so aus. Neuer Markt, jetzt werden wir alle Millionäre. Aber auf Lust folgt Frust, Abwechslung muss sein im Leben. Die Telekom-Aktien schossen nicht mehr in den Himmel, sondern fielen in den Keller. Die Kleinanleger hatten sich verzockt. Sie hatten finanzheiß spielen wollen und waren wie Kinder im Freibad an einem Hochsommertag scharenweise fröhlich ins Bassin gehüpft, worin sie dann freilich nicht die Haie, sondern die Makrelen waren, die Sorte Fisch, von welcher sich der Hai ernährt. Gott, war das lustig. Natürlich verstanden die Volksaktionäre keinen Spaß. Eigentlich hätten sie sich vor Lachen brüllend und pustend auf die Schenkel klopfen müssen. Bei der Erinnerung daran, wie blind und blöde sie vor lauter Geldgier geworden waren. Blind und blöde muss man nämlich sein, um zu glauben, in dieser Welt, das halt so, in dieser Welt bekäme man von wildfremden Menschen, den Manager nämlich, etwas geschenkt. Und nicht nur etwas, sondern gleich eine Vervielfachung des eigenen Vermögens. Weil die gescheiterten Raffzähnchen nicht über sich selber lachen wollten, brauchten sie einen Sündenbock und schufen dafür ein Ebenbild ihrer selbst, geldgierig und dumm. Also einer wie sie, aber ein anderer, ein Fremder, der Manager nämlich. So wurde aus dem Volksbeglücker der Dotcom-Zeit nach dem Platzen der Blase ein Gemeinschaftsschädling. Aus dem vergötterten Zauberkünstler in Sachen wunderbare Geldvermehrung wurde der Teufel in Person. Und aus den Heilsbringern wurden die Heuschrecken, die Gauner, die eigentlich in den Knast gehören. Und das alles nur, weil die Manager es meist verstanden hatten, ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen. Wenn nämlich die Kapitaleigner ihr Geld verlieren, heißt dies noch lange nicht, dass deshalb auch die Funktionäre verarmen. Im Gegenteil, es kann sehr lohnend für sie sein, den Anlegern eine Nase zu drehen, also den Eigentümern. Und auf jeden Fall werden die Vorstandsgehälter weitergezahlt, auch wenn die Aktionäre schon lange keine Dividende mehr gesehen haben. Der Rollentausch von Herr und Knecht, also wie aus Untergebenen, den Funktionären des Kapitals, Bosse wurden und aus den Bossen Ballast, der schließlich abgeworfen wird, ist die Wiederholung einer älteren Geschichte, wie Marx sie uns erzählt hat. Im Schoß der alten Gesellschaft bildet sich eine neue heraus. Die Bürger entwickeln als dienstbare Geister des Adels zu dessen Nutzen und von ihm protegiert die Fähigkeiten und Fertigkeiten, einen Staat prosperieren zu lassen und ihn erfolgreich zu verwalten. Am Ende ist der Adel überflüssig, nur noch eine parasitäre, die Entwicklung behindernde Kaste und dann wird der König geköpft. Marx dachte, so wie die Bürger es mit dem Adel machten, würden es die Proletarier mit den Bürgern machen. Er hätte Hellseher sein müssen, um zu ahnen, dass es der Job der damals noch ganz unbedeutenden Schicht der Funktionäre des Kapitals sein würde, die Kapitalisten in Pension zu schicken. Mit dem Übergang der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel auf Funktionäre tritt die Gesellschaft in ein subjektloses Stadium ein. Man könnte auch sagen, der Kapitalismus kommt zu sich selbst, denn tendenziell war er das schon immer. Wer herrscht? Das Kapital. Auch die auch die Manager sind nur dessen privilegierte Diener. Als was erscheint diese Herrschaft? Als ein Universum von Sachzwängen. Was ist das Kapital? Ein selbstregulatives System, welches die gesellschaftliche Gesamtarbeit in Einzeltätigkeiten zerlegt und wie diese wiederum zusammenführt. Warum braucht man dafür ein selbstregulatives System? Warum können nicht Menschen mit Vernunft gemäß ihrem Willen die Entscheidung treffen, eben der Vorschlag, der vorhin von der Seite kam, einfach für die Bedürfnisse? Zurückgefragt, warum braucht man einen Fliehkraftregler, um die Drehzahl einer Dampfmaschine exakt konstant zu halten? Warum kriegt ein Facharbeiter mit der Hand am Ventil das nicht hin? Warum schafft ein Mensch es nicht, die Winkelgeschwindigkeit eines CD-Players im laufenden Betrieb von Hand so zu justieren, dass die erforderliche konstante Lineargeschwindigkeit beim Abtasten der Bitspirale erreicht wird? Warum muss das ein Schaltkreis machen? Warum kann ein Astronaut die Funktion des Raketenmotors nicht mehr selbst überwachen und regeln? Deshalb, weil die Menschen fähig sind, komplexe Systeme zu entwickeln, die zu kontrollieren und zu steuern, sie unfähig sind. Weshalb sie dafür weitere Systeme brauchen. Und eines dieser Systeme, welche diese Produktion steuern und regeln, ist nun mal der Kapitalismus, ist der Markt. Und man muss zugeben, dass man bis jetzt kein anderes Gescheites gefunden hat. Ne? Und daran krankt also das ganze Geschrei gegen den Kapitalismus. Es kommt nicht darauf an, irgendwas abzuschaffen. Das lässt sich leicht machen. Morgen werden alle Geldscheine eingezogen, dann haben wir übermorgen die Zigarettenwährung oder wir haben eine andere Währung. Ne? Das ist lächerlich. Also ob man das Geld, wenn man das Geld aus dem Verkehr zieht, erreicht man gar nichts. Man muss ein Regulativ für die gesellschaftliche Produktion finden, was anders funktioniert als dieser Kapitalismus. Und das gibt es nicht. Das haben wir noch nicht. Jo, das war noch alles. Das glaube ich, das hat ganz gut zu dieser Diskussion da gepasst. Ne? Das Schluss jetzt. Ja, also wenn keine Wortmeldungen sind, dann machen wir doch einfach Schluss. Oder? Du hast doch gar keinen Schluss gemacht. Ja, dann die Diskussion ist dann zu Ende. Okay. Ganz einfach. Ja.